Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 888 an Goethe, Weimar, 28. Februar 1803. Es ist gestern für eine erste Leseprobe recht ordentlich gegangen. Der Chor wird, wie ich auguriere, gut gesprochen werden und Effekt machen. Über einige Dinge, worüber ich Sie bitte, gemeinschaftlich mit mir zu halten und zu wachen, mündlich. Mein Schwager hat schon vor 3 Tagen die reußische Familie auf morgen zum Tee bei sich eingeladen und würde es also sehr bedauern, wenn ihre Abendgesellschaft morgen zustande käme, da auch die 2. Leseprobe der Braut baldmöglichst vor sich gehen muss, so entschließen Sie sich vielleicht, Ihre Gesellschaft 8 Tage später anzusetzen oder auf den Donnerstag zu verlegen. Ein paar Worte bitte ich mir wegen dessen und auch wegen der Leseprobe zur Antwort aus. Diesen Abend werde ich spät fertig werden, weil ich Exemplare der Braut, die für Berlin und Hamburg abgeschickt werden, noch durchkorrigieren muss. Leben Sie recht wohl, SCH.